4. Hören üben. A. Was hörst du? A oder B? Что ты слышишь? A или B? 1. Ich sehe morgens gerne fern. 2. Er holt sie um 8 Uhr ab. 3. Sie hört sehr gern Musik. 4. Ich mache gerne Musik. 5. Ich komme heute nicht mit. 6. Ich sehe gerne Fußball, aber ich spiele nicht gerne Fußball.